بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل بما سلم هاتسجل الله سيقوم هاي بما هاتسجل قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden inshallah ta'ala uns jetzt weiter unterhalten über ein Thema der Themen der islamischen Aqida. Und zwar geht es um den Bereich der Gottesdienste. Und wir reden jetzt im Speziellen ein bisschen über das islamische Urteil über Ruqya. Das Wort Ruqya, liebe Geschwister, impliziert oder damit meint man in der Regel im islamischen Kontext die islamischen medizinischen Methoden, um jemanden zu heilen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim, als auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in seiner Sunna, uns Sachen mitgeteilt, die heilend wirken, die eben nicht durch Empirie herausgefunden worden sind. Das heißt, man hat das nicht durch Wissenschaft herausgefunden, sondern es ist etwas, was uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat. Wie zum Beispiel der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Habbatu Sauda dawa'un min kulli da. Das heißt, der Schwarzkümmel ist ein Heilmittel für jede Krankheit. Zum Beispiel diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder im Koran al-Karim Allah sagte über den Honig: Fihi shifa'un lin-nas. Darin ist ein Heilmittel für die Menschen. Oder Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Das heißt, wir senden vom Koran herab, was Heilung für die Menschen ist. Insofern, diese Textbeweise weisen deutlich darauf hin, dass der Koran al-Karim ein Heilmittel ist und es auch bestimmte Sachen gibt, die Allah erschaffen hat, wie den Honig oder der Schwarzkümmel, in dem Heilung für die Menschen drinsteckt. Es geht hier jetzt um ein spezielles Thema, und zwar geht es um das islamische Urteil über Ruqya und das Aufhängen von Koranversen und Aufschreiben von Koranversen. Denn manche Leute zum Beispiel, sie schreiben den Koran Karim auf und dann hängen sie sich das zum Beispiel um den Hals oder hängen es an die Wand oder ähnliches und erhoffen sich dadurch heilende Wirkung. Erstens, grundsätzlich gesehen gibt es bei der Ruqya, wir haben gesagt, das ist sozusagen die islamische Form der Medizin, die islamische Art der Medizin, gibt es erlaubte Formen und es gibt verbotene Formen. Die erlaubten Formen sind diejenigen, die authentisch überliefert sind und übereinstimmen mit den Grundsätzen der Religion, und die verbotenen Formen sind diejenigen, die wie Beschwörungsformen und ähnliches, die im Widerspruch zum Tawhid stehen und im Widerspruch zu den Grundsätzen unserer Religion stehen. Ein Beispiel, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist als Heilmittel, ein bestimmtes Gebet, das er aufgesagt hat, auf Arabisch heißt es: Rabbana Allahu alladhi fis samai تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. Unser Herr ist Allah, der über dem Himmel ist. Geheiligt sei dein Name. Dein Befehl wird im Himmel und auf der Erde durchgeführt. So wie deine Barmherzigkeit im Himmel ist, so lasse sie auch auf der Erde sein. Vergib uns unsere großen und kleinen Verfehlungen. Du bist der Herr der Guten. Sende auf dieses Leiden von deiner Barmherzigkeit eine herab und auch eine Heilung von deinen Heilungen. Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann wird man geheilt. Und es gibt auch andere Bittgebete, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns überliefert hat. Dass man sagt, zum Beispiel im Namen Allahs wende ich die Ruqya gegen jede Krankheit an, die dich plagt, gegen das Übel jeder Seele oder Blick jeden Neiders. Möge Allah dich heilen. Im Namen Allahs wende ich die Ruqya an dir an. Ebenso ist über den Propheten überliefert, dass er gesagt hat, ich suche bei Allah und seiner Macht Zuflucht vor jedem Übel, das ich empfinde und fürchte. Insofern lesen wir hier verschiedene Bittgebete. Also können wir daraus entnehmen, liebe Geschwister, dass man grundsätzlich jedes Bittgebet zu Allah subhanahu wa ta'ala sprechen darf, um Heilung von ihm subhanahu wa ta'ala zu erflehen und zu erbitten. Natürlich ist immer das, was überliefert ist, besser als das, was nicht überliefert ist. Aber was wir daraus lernen wollen aus den verschiedenen Versionen ist, dass man Allah anbetet. Dass man zu ihm Dua macht und das ist eine Form der Ruqya. Denn Allah subhanahu und wir lernen aus diesem Bittgebet, den der Prophet auch gesprochen hat, dass man Allah subhanahu wa ta'ala auch bei seinen Namen und Eigenschaften bittet. Denn er sagte, unser Herr ist Allah, und das allein schon das Wort Herr im Arabischen, Rabb. Das Wort Rabb, liebe Geschwister, impliziert im Arabischen, dass es ein Herr ist, der seine Gnaden über einen ausgeschüttet hat. Weil Rabb ist die gleiche, kommt vom gleichen Wortwurzel her wie Tarbiya. Und Tarbiya heißt Erziehung. Und Rabba heißt Erziehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns mit seinen Gnaden und Barmherzigkeiten erzieht. Ja? Und deswegen heißt Rabb, deswegen das Wort Rabb ist impliziert diese Barmherzigkeiten, die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala zu den Menschen. Und wenn man das erwähnt, das ist eine Form, das ist ein Mittel, sich Allah zu nähern. Das ist ein Mittel, sich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern, indem man ihn lobt. Und wie lobt man ihn am besten, indem man seine Eigenschaften preist und ihn erwähnt, subhanahu wa ta'ala. طيب, wie gesagt, aber überliefertes ist immer besser als nicht überliefertes. طيب, das ist so viel über die Bittgebete. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, berichtet über ihn, dass als dann Allah subhanahu wa ta'ala die Mu'awwidhat herabgesandt hat, Mu'awwidhat sind die letzten drei Suren des Koran al-Karim. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Sie sagte, als Allah diese Ayat herabgesandt hat, oder diese Suren, hat er Allah um Hilfe gebeten durch diese Suren und hat alles andere unterlassen. Das heißt, alle anderen Formen der Ruqya hat er unterlassen und hat diese Suren des Koran al-Karim benutzt, um Ruqya zu machen. Weil es gibt letztendlich nichts Wertvolleres als die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt nicht, dass die anderen Formen der Ruqya nicht erlaubt seien oder dass sie aufgehoben sind, dass man die nicht benutzen darf. Nein, man darf benutzen. Aber wenn ich etwas Gutes habe und etwas Besseres habe, dann ich benutze natürlich das, was besser ist. Was allerdings das Aufschreiben der Verse und Gebete angeht, die aufgehängt werden, darüber sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht. Also, das heißt, wir haben zwei verschiedene Arten von Dingen, die aufgeschrieben werden, durch die man sich Heilung erhofft. Entweder Koran und Bittgebete auf der einen Seite und alles andere auf der anderen Seite. Und alles andere auf der anderen Seite. Wenn es nicht um solche Sachen wie Koran und Bittgebete geht, die zu Allah gerichtet werden alleine, dann, liebe Geschwister, und manche Gelehrte erwähnen nicht einmal die Bittgebete, sie sagen nur die Ayat des Koran Karim. Okay? Das heißt, wir setzen auf der einen Seite die Ayat des Koran Karim und auf der anderen Seite alles andere. Wenn es um alles andere geht, was also nicht Ayat aus dem Koran Karim sind, oder Bittgebete, die aus dem Koran stammen, es gibt ja Bittgebete, die sind aus dem Koran abgeleitet, dann besteht kein Zweifel unter den Gelehrten, dass das haram ist. Es besteht kein Zweifel unter den Gelehrten, dass das haram ist. Darunter fallen natürlich besonders so Beschwörungsformen, irgendwelche Hieroglyphen, die man nicht entziffern kann, Dinge, die man nicht versteht. Und das ist eine Sache, die ist unter manchen Gesellschaften, unter den Muslimen verbreitet. Leider. Dass sie sich Dinge um den Hals hängen und wenn man sie öffnet, findet man, dass da gar kein Koran drin steht, sondern da steht etwas ganz anderes drin. Und manche von den Leuten, sie denken, da steht Koran drin, dabei ist gar kein Koran drin. Sondern da steht irgendwas anderes drin. Und manchmal, wal-iyadu billah, reiner Schirk. Reiner Schirk. Und das sieht so aus, als wäre das Ayat des Koran Karim, sind es aber nicht. Der Laie denkt, da steht zum Beispiel Bismillahirrahmanirrahim. Er denkt, das steht da. Aber in Wirklichkeit steht das nur indirekt da. Da fehlt ein Buchstabe, wurde ein Buchstabe hinzugefügt. Da steht das sowas wie aus wie Dreck. Dabei sind das Punkte, und die aus einem Sin ein Sheen machen. Okay? Und so weiter und so fort. Und dann ist es der Name von einem Djinn oder der Name von irgendeinem Shaitan. Und es ist in Wirklichkeit kein Koran mehr. Okay? Und deswegen muss man da sehr, sehr, sehr aufpassen. Und gilt, wie gesagt, für die Sachen, die kein Koran sind. Da besteht kein Zweifel darüber, dass das haram ist. Die zweite Art ist, wenn es hier um Ayat des Koran geht. Manche Leute schreiben das klein auf Surat al-Fatiha oder andere Suren und falten das und hängen das um oder machen damit irgendetwas anderes. Diese zweite Art, darüber gibt es unter den uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, ist bekannt und erkennt, dass sie sagen, es gibt darunter eine Meinungsverschiedenheit. Dass manche das erlaubt haben und manche das verboten haben. Aber man muss hier sagen, dass auch diejenigen Sahaba, über ein Sahabi, über den er überliefert worden ist, dass er das erlaubt habe, diese Überlieferung ist nicht eindeutig. Diese Überlieferung ist nicht eindeutig. Und deswegen, wir kennen über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nichts dieser gleichen. Wir kennen nicht, dass er sallallahu alaihi wa sallam die solche Ayat aufschreiben lassen. Oder selbst aufgeschrieben hat. Oder dass ein Sahabi das in seiner Anwesenheit gemacht hat. Oder am Hals getragen hat. Oder ein T-Shirt gehabt hat, wo Ayat draufstehen. Oder irgendetwas in diese Richtung gemacht hat. Wir kennen das nicht. Und die Frage, die sich stellt, ist, sind wir, die später gekommen sind, die Ersten, die auf die Idee kommen, dass vielleicht im Koran so eine Art von Heilung drinsteckt, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht gewusst hat? Wie realistisch ist das? Okay? Und sich jetzt zu stützen auf allgemeine Textbeweise, das ist ein bisschen problematisch. Ich sage warum. Manche, die das erlauben, weil wir wissen ja, dass es Geschwister gibt, die machen das. Und wir wollen ja wissen, warum machen sie das? Haben sie einen Beweis? Sie haben Beweise dafür. Toma, sie haben Beweise dafür. Aber die Frage ist, sind die Beweise wirklich Beweise genau für das Thema, was wir suchen? Versteht ihr? Also ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Jemand macht eine Bid'ah. Okay? Er macht eine Bid'ah. Wie zum Beispiel, er erfindet ein sechstes Gebet. Okay? Und dann fragt man ihn, ach, was ist dein Beweis dafür? Es gibt nur fünf Fischgebete, wieso machst du ein sechstes? Er sagt ganz einfach, weil Allah im Koran sagt, Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O, die ihr glaubt, gedenkt Allahs viel. Und sechs ist mehr als fünf. Okay? Das heißt, sein Beweis, dass diese Art von Beweisführung nennt man A'ammu min mawdi' al-niza'. Das ist bekannt aus den Religionswissenschaften. Das heißt, dieser Textbeweis, den er erwähnt hat, ist viel zu allgemein im Hinblick auf das Thema, was wir gerade besprechen. Okay? Es reicht nicht aus zu sagen, es gehört zur Religion, den Propheten zu lieben, deswegen feiere ich seinen Geburtstag. Das ist nicht das Thema. Weil du musst erstmal beweisen, dass das eine Teil des anderen überhaupt ist. Ja? Deswegen ist diese Beweisführung ist viel zu allgemein. Sie ist ungültig. Ja? Wir brauchen einen Beweis für diese explizite Situation. Und einer der Beweise, die sie benutzen, mindestens zwei. Eine ist, sie sagen, Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Das heißt, und wir offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist. Und wir offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist. Sie sagen, der Koran ist eine Heilung. Das steht ja auch nicht zur Debatte. Der Koran ist eine Heilung. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, und das ist ein einfaches Beispiel, um das näher zu verdeutlichen. Wenn du eine Krankheit hast und man sagt dir, das Heilmittel für diese Krankheit sind diese Tabletten. Steht da nicht in der Packungsbeilage auch drin, wie du das Heilmittel zu verwenden hast? Ob das in Wasser aufgelöst wird oder nicht? Ob du eins davon nimmst oder zwei? Wie oft du es täglich nehmen musst? Manche Dinge musst du, wie bei Antibiotika, die sagen, du sollst die Tablette ganz zu Ende nehmen. Selbst wenn du schon am dritten Tag gesund bist, du musst Tabletten zu Ende nehmen. Okay? Das heißt also, die Frage ist nicht nur, ob es ein Heilmittel ist. Es ist ein Heilmittel. Aber die Frage ist auch, wendest du es richtig an? Ich gebe dir einen Beweis, wie der Koran gegen dich sein kann. Beispiel. Erstmal grundsätzlich, wenn man Koran liest, das ist eine Ibadah. Und man kriegt dafür Hasanat. Okay, was haltet ihr davon, wenn eine Person den Koran Karim auf Toilette liest? Oder eine Person liest den Koran, während sie im Ruku' ist. Das heißt, statt Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, was sagt sie? Sie liest Qul Wallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Lam Yulad, Lam Yakul Lahu. Zum Beispiel. Der Prophet hat es verboten. Das heißt also, der Koran ist Heilmittel. Ja, aber nicht so. Nicht auf die Art. Sondern auf die Art, letzten entscheidenden Punkt, wie derjenige es überbracht hat, dir vorgemacht hat. Genau wie der Arzt dir vorgibt, genauso der Prophet sagt dir, wie hast du den Koran zu benutzen, dann hast du was davon. Zum Beispiel sagst du vorher, A'udhu billahi min shaitan rajim, du bist Tahir, du hast Wudu, ja? Du liest ihn im Stehen im Gebet, ja? Und so weiter und so fort. Das heißt also, es gibt Regeln, wie man es benutzt. Deswegen diese Ayah ist ein bisschen zu allgemein für das Thema. Sie sagen auch, ein anderer Ayah, Allah sagte, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben. Genau das Gleiche. Ja? Diese Beweisführung ist viel zu allgemein. Dazu hinkommt, dass es mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht überliefert ist. Und wir glauben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ja'ani hat nichts unterlassen, was gut ist, ohne es uns mitzuteilen. Oder denkst du, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich hoffe, Allah hat ihm was gesagt. Und er sagt das nicht den Leuten weiter, obwohl darin ein Nutzen für sich steckt. Und sowas sogar, ein riesiger Nutzen. Denn ich meine, was gibt es Schöneres und Einfacheres? Du brauchst nicht mehr Koran lesen, du brauchst nicht mehr machen. Nur aufschreiben, anhängen und das war's. Ja, das macht doch viel, ist doch tolle Sache. Das wäre auch eine tolle Sache. Also ehrlich gesagt, ich finde es nicht fair, wenn er es gewusst hätte und hätte es nicht gesagt. Ich finde es nicht fair. Ja? Weil ihr findet es auch nicht fair, wenn ich euch solche guten Tipps nicht gebe. Und dann werdet ihr durch bösen Blick getroffen oder irgendwas anderes. Oder durch Djinn oder weiß nicht, durch Sihr. Und ich hätte euch diese Sache geben können, wäre erledigt gewesen. Okay? Deswegen, und wir glauben, dass diese Sachen nicht gesetzlich sind. Deswegen hat mehr als ein Gelehrter gesagt, dass die richtigere Ansicht in solchen Sachen ist, dass so etwas Haram ist. Weil das Haram ist, weil es eine ungesetzliche Art ist. Und das, was uns jetzt interessiert, in diesem Zusammenhang, ist, dass der Mensch nicht das Recht hat, eine Sache zu einer Ursache zu erklären, ohne einen Beweis. Das ist so das Prinzip, was dahinter steckt. Der Mensch hat nicht das Recht, eine Sache zu einer Ursache zu erklären, ohne einen Beweis dafür zu haben. Wie kannst du Ursache für was? Ursache für die Heilung. Wie kannst du sagen, dass das Aufschreiben der Ayat des Koran al-Karim eine Ursache ist dafür, dass man gesund wird. Dafür brauchst du einen von zwei Beweisen. Entweder Allah bzw. sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam haben uns das mitgeteilt. Zweitens, eine zweite Beweisführung wäre, durch Probieren herauskunden, dass es funktioniert hat. Aber das muss wirklich funktioniert haben und darf keine Einbildung sein. Einbildung was anderes. Und das gleiche gilt natürlich auch für diese berühmten Augen, die aufgehängt werden. Die natürlich sind in der zweiten Kategorie. In der Kategorie oder der ersten, die wir erwähnt haben, absolut verboten, weil das ist eine Ursache, die gesetzt wird für eine Sache, die nicht in dem Zusammenhang steht. Nur weil ich ein Bild aufhänge, wo ein Auge drauf ist, dass mich das schützen soll vor bösem Blick, das ist wal'iyadhu billah eine Form von Schirk. Warum? Weil jede Person, die eine Ursache setzt und sagt, das ist Grund für Heilung, das ist für das, und hat dafür weder einen religiösen Beweis, noch er hat dafür einen empirischen Beweis, er hat etwas Nachweisbares, gesehen, gehört, geschmeckt, gefühlt, etwas wirklich nachweisbar, das ist eine Form von Schirk, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Also haben wir verschiedene Formen von Ruqya. Wir haben Erlaubte und Verbotene. Die Erlaubte ist, dass Allah etwas bitten. Die Erlaubte ist, dass man Koran liest. Wir werden auch noch zu einer anderen, genauer werden wir gleich kommen, auch inshallah ta'ala. Erlaubte ist, dass man einfach an das glaubt, was der Prophet einem gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, oder im Koran zum Beispiel, Allah hat gesagt, in Honig steckt Heilung. Khalas, das war's, in Honig steckt Heilung. Fertig. Dann glauben wir daran. Der Prophet a.s. hat gesagt, dass die Fliege, sie hat zwei Flügel. In einem ist ein Heilmittel, in der anderen Flügel ist eine Krankheit oder ein Gift. Ja? Wir glauben daran. Fertig. Das brauchst du nicht mal nachweisen. So musst du daran glauben, weil der Prophet a.s. dir das mitgeteilt hat. Für uns, wir gehen im Laufe des Vortrags natürlich noch ein paar Sachen mehr ein, aber für uns ist eine Sache auch inshallah wichtig. Wir glauben, dass Allah der Heiler ist. Das heißt, einer der Namen Allah subhanahu wa ta'ala heißt Ash-Shafi. Ash-Shafi. Ash-Shafi ist der Heiler, der alles heilt, subhanahu wa ta'ala. Und die Frage ist, auch wie wir uns vorgestellt haben, widerspricht unser Gottvertrauen der Ruqya, wenn wir glauben, dass Allah der Heiler ist, sollen wir dann auch wirklich noch nach Heilung streben? Oder reicht es aus, Allah darum zu bitten, dass er einen heilt? Wir glauben, Gottvertrauen bedeutet, sich wahrhaftig auf Allah Azza wa Jalla zu stützen. Sich wahrhaftig auf Allah. Das heißt nicht im Schein stützen, sondern wirklich stützen. Wie? Und zu glauben, dass er es ist, der Nutzen bringt und Schaden abwehrt, während man so handelt, wie Allah es einem aufgetragen hat. Gottvertrauen bedeutet nicht, sich auf Allah zu stützen und nicht zu handeln. Denn sich auf Allah zu stützen, ohne zu handeln, ist Allah anzufechten. So wie seine Weisheit. Denn Allah Ta'ala hat die Wirkungen mit den Ursachen verknüpft. Denn Allah hat die Wirkungen mit den Ursachen verknüpft. Hier stellt sich nun eine Frage. Wer von den Menschen hat das größte Gottvertrauen? Antwort, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Insofern, es ist bestätigt überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich selbst die letzten drei Suren vorlas, bevor er schlafen ging, sowie seinen Gefährten, wenn sie erkrankten, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. طيب. Bei der Ruqya gibt es einen wichtigen Hadith in diesem Zusammenhang. Und zwar, dieser Hadith befindet sich sowohl bei Bukhari als auch bei Muslim. Ich lese ihn euch vor. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma berichtet. Er sagte, Der Gesandte, diese Person ist bei Bukhari jetzt, ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam eines Tages zu uns hinaus. Und er sagte, mir wurden alle Gemeinschaften der Menschheit vorgeführt, gezeigt. Wie Allah war. Ob das im Schlaf war oder im Wachzustand. Allah hat ihm alle Gemeinschaften der Menschen, die von Adam existieren, bis zum Tag Auferstehung, vorgeführt und gezeigt. Er sagte, dann habe ich, also die Gemeinschaft, was mit Gemeinschaft gemeint? Gemeinschaft, jede Gemeinschaft, zu der ein Prophet geschickt worden ist. Jede Gemeinschaft mit einem Prophet ist eine Gemeinschaft. Warum? Weil sobald es einen Propheten gibt, sind die Menschen beauftragt, mit ihm zu folgen. Er sagte, ich sah dann einen Propheten, mit dem ein einziger Mann zusammen war. Das heißt, am Tag der Auferstehung, das ist eine Gemeinschaft. So werden sie auferstehen. Es gibt keine, er hat keine andere Anhänger gehabt. Ein Prophet, ein Mensch. Eine andere Gemeinschaft, sagt er, war Prophet mit zwei Männern. Eine andere Gemeinschaft war ein Prophet mit ein paar Männern. Eine Zahl, ein bisschen weniger als 10. Dann habe ich einen Propheten gesehen, der keinen einzigen Anhänger hatte. Und dann habe ich eine riesige Gruppe von Menschen gesehen, die den Horizont gefüllt haben. Ich habe gehofft, dass ich derjenige bin, der das gesehen hat. Wenn ich spreche im Sinne, war das so in Isra, im Mi'raj, nach Allah. Wie dem auch sei, ich habe erhofft, dass das meine Gemeinschaft ist, die so viel war, dass sie den Horizont gefüllt hat. Dann sagte man zu mir, nein, das ist Musa, Moses, a.s. und sein Volk. Dann sagte man zu mir, aber schau dorthin. Ich sah hin und sah noch eine größere Gemeinschaft als vorher, die auch den Horizont erfüllt hat. Dann sagt man, schau dahin und dahin. Und ich sah wieder eine riesige große Menge, die auch den Horizont erfüllt hat. Und dann sagte man zu mir, diese Leute dort, das sind deine Umma. Und es gibt noch zusätzlich 70.000, die das Paradies betreten werden, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Das heißt, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen, das heißt, er wird auch nicht bestraft. Keine Strafe, keine Rechenschaft. Er wird nach nichts gefragt von dem, was er in diesem Leben gemacht hat. Man sagt ihm direkt, geh ins Paradies. Als der Prophet das gesagt hat, auch, ja. Danach, als die Sitzung vorbei war, die Leute sind auseinandergegangen, heißt im Hadith, die Sahaba sind auseinandergegangen, ohne dass sie wussten, wer letztendlich jetzt derjenige war, oder die Eigenschaft, was die Eigenschaften der Leute sind, die dieses Paradies betreten werden, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Die Leute sind auseinandergegangen und dann haben die Sahaba untereinander gesprochen und sich überlegt, wer das ist. Manche haben gesagt, das sind bestimmt diejenigen, die niemals Schirk begangen haben. Also auch nicht diejenigen, die im Schirk geboren sind. Manche haben gesagt, also weil wir, manche von uns, wir sind als Mushrik also, aufgewachsen. Okay. Und im Laufe des Lebens haben wir den Islam erst angenommen und deswegen wir bestimmt gehören nicht zu diesen Leuten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann, und andere haben was anderes gesagt, ja. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, es sind diejenigen, die, ich werde gleich erklären, was bedeutet, die kein Tatayyur machen, die keine Ruqya verlangen, diejenigen, die kein Kay machen, und diejenigen, die auf ihrem Herrn vertrauen. Die auf ihren Herrn vertrauen. At-Tatayyur ist eine Form von Schirk. Weil hier verbindet man Ursache mit Wirkung, was nicht zusammenpasst. Also eine Ursache und eine Wirkung, die nicht zusammenpasst. Das heißt, man sieht ein gutes und schlechtes Vorzeichen, oder besser ein schlechtes Vorzeichen in diesem Fall, man sieht ein schlechtes Vorzeichen in einem bestimmten Ereignis. Klassisches Beispiel von damals, also man lässt den Vogel fliegen und wenn er nach rechts geht, dann sagt man, okay, reisen wir weiter, wenn er nach links geht, dann sagt man, nee, darin, in der Reise steckt nichts Gutes. Das heißt, man macht ein Ereignis ab von irgendeinem Zufallseignis, was überhaupt nicht damit zusammenhängt. Und das ist eine Form von Schirk, weil das passt nicht zusammen. Das eine mit dem anderen passt nicht zusammen. Diese Ursache-Wirkung passt nicht zusammen. Die zweite Sache ist entscheidend, da wollen wir auch uns darüber unterhalten, heißt La yastarqun, das heißt, sie verlangen nicht nach einer Ruqya. Sie verlangen nicht nach einer Ruqya. Und die Gelehrten haben darüber viele Ansichten, unterschiedliche Ansichten, wie dieser Hadith zu verstehen ist. Und zusammengefasst, die Ansicht, die insha'Allah ta'ala der Wahrheit am nächsten ist, sagt Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala al-Asqalani, er sagt, damit ist gemeint, die verbotene Form von Ruqya. Weil auch der Zusammenhang des Hadith mit dem Tatayyur vorher weist darauf hin, dass es hier um eine verbotene Sache geht. Das heißt, wenn jemand Ruqya verlangt auf verbotene Art und Weise, denn es gibt Ruqya, die ist haram, wie wir vorhin gesagt haben, dann ist es ein Grund dafür, dass man nicht zu den 70.000 Menschen gehören wird, die das Paradies betreten werden, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen, ohne bestraft zu werden. Aber ansonsten, wenn es um die erlaubte Form der Ruqya geht, zum Beispiel, du hast ein Problem, du fängst von jedem, dass er dir den Koran vorliest, da gibt es, inshallah ta'ala, kein Problem damit. Ja? Und das löst auch das Problem in manchen Überlieferungen. Es gibt eine zweite Ansicht, es gibt mehrere Ansichten. Also es gibt eine zweite Ansicht, die besagt, gemeint ist, die mit Ruqya verlangen, die islamisch erlaubte Form der Ruqya, weil das dem vollkommenen Gottvertrauen widerspricht. Weil ihr kennt die Sache, wenn jemand von anderen Leuten immer verlangt, mach du für mich Dua, mach doch Dua für mich, barakallahu fik, wie sagt man, kannst du nicht Koran für mich lesen und so weiter, das weist darauf hin, dass seine Beziehung selbst zu Allah nicht so stark ist. Weil er könnte das auch selbst machen. Wenn der Raqi, der nach Koran und Sunnah das macht, dann macht er grundsätzlich nichts anderes, als dass er Koran liest oder Allah bittet darum, dass er die Person heilt. Das ist zusammenfassend. Was soll er sonst machen? Okay? Und wenn eine Person immer von anderen verlangt, weist darauf hin, dass seine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala schwach ist. Sonst würde er sich auf Allah alleine vertrauen. Okay? Das ist, wie gesagt, die zweite Ansicht. Nur diese zweite Ansicht hat ein kleines Problem. Und zwar gibt es in manchen Versionen, in Sahih Bukhari oder Muslim, das heißt, statt la yastarqun heißt la yarqun. Das heißt nicht, sie verlangen keine Ruqya, sondern sie machen keine Ruqya. Und die Gelehrten dieser Ansicht, die verwerfen diese Überlieferung. Weil sie machen keine Ruqya, das wäre ein Problem, weil der Prophet hat Ruqya gemacht, Sahaba haben Ruqya gemacht, müssen sie machen. Okay? Dann verwerfen sie diesen Teil des Hadithes und sagen, richtigerweise heißt es in der korrekten Überlieferung, sie verlangen keine Ruqya. Aber nach dem, was wir gesagt haben, wenn wir die Ruqya in zwei Teile teilen, es gibt die erlaubte Form, die verbotene Form, haben wir mit beiden Überlieferungen kein Problem. Wallahu ta'ala a'lam. Und am besten sowieso, wenn man es immer selbst macht, das ja, denke ich, klar und deutlich. طيب. Eine Form der Ruqya ist durch Naf. Naf auf Arabisch Nun, Fa, Tha. Naf bedeutet, dass man mit wenig oder keinem Speichel bläst. Dass man mit wenig oder keinem Speichel bläst. Und diese Form der Ruqya ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in versus bestimmten Situationen überliefert worden. Nur dieses Speichel, dieser Speichel an sich, muss man aufpassen. Nicht der Speichel an sich ist das, was heilt. sondern nur, wenn man es auf die Form macht, wie der Prophet ﷺ es uns vorgemacht hat. Deswegen unterteilt der Gelehrte hier diese Sache in verschiedene Teile. Er sagt erstens, es gibt zwei Arten von Nafth, wenn man sie macht. Erstens, man beabsichtigt mit diesem Nafth die Segnung durch den Speichel einer Person. Dies ist zweifelsohne verboten, eine Form des Schirk, denn der Speichel des Menschen ist kein Grund zur Segnung und Heilung. Und durch niemanden erhält man Segnungen, Baraka, außer durch die Spuren Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber durch die Spuren von allen anderen erhält man keinen Segen. Durch die Spuren des Propheten sallallahu alaihi wasallam erhält man also Segen, sowohl zu seinen Lebzeiten als auch nach seinem Tod, wenn diese Spuren übrig geblieben sind. Wie im Fall von Salama radiallahu ta'ala anha. Sie hatte einen Behälter aus Silber, in dem sie Haare des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufbewahrt hatte und durch den sie dann auch nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam Menschen damit geheilt hat. Wenn also ein Kranker kam, goss sie über die Haare Wasser, bewegte sie und gab ihnen dann das Wasser. Doch man darf von niemandem außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam durch seinen Speichel, seinen Schweiß, seine Kleidung oder anderes Segnung verlangen. Dies ist sogar verboten, eine Form des Schirk. Wenn also in Wasser mit Speichel geblasen wird, um Segnung durch den Speichel des Speienden zu erlangen, dann ist das verboten, wie gesagt haben. Denn jeder, der eine ungesetzliche und nicht nachweisbare Ursachen setzt, der begeht eine Form des Schirk. Denn er macht sich neben Allah zum Setzer von Ursachen. Die Ursachen und Auswirkungen erfährt man durch das Gesetz. Wenn sich jemand nämlich an einer Sache festhält, die Allah nicht gesetzt hat, weder durch Forschung nachweisbar noch gesetzlich ist, dann begeht er eine Form des Schirk, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Zweitens, zweite Form von Nafth. Der Mensch bläst mit Speichel auf etwas, auf das vorher der edle Koran gelesen wurde. Beispiel, man liest die Fatiha. Sie ist eine der stärksten Formen der Ruqya für den Kranken und bläst mit Speichel ins Wasser. Dies ist in Ordnung. Manche uns vorausgegangen haben dies gemacht und ausprobiert. Es ist mit Allahs Erlaubnis nützlich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte in seine Hände vor dem Schlafen mit den letzten drei Suren mit Speichel zu blasen und dann seinen Körper, soweit er konnte, sallallahu alaihi wasallam, einzureiben. Das heißt, der Prophet alaihi salatu wasalam hat vor dem Schlafen hat er seine Hände zusammengemacht und hat entweder zuerst in seine Hand in diesen Nafth gemacht, geblasen mit ein wenig Speichel und hat dann die drei Suren des Koran gelesen. Das heißt, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Rabbi Al-Falaq und Qul A'udhu Rabbi Al-Nas. Oder umgekehrt. Er hat zuerst einmal gelesen und danach den Nafth in seine Hände gemacht. Ja? Es gibt eine Überlieferung Sahih al-Bukhari, wo es heißt: Jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad qul a'udhu bi falaq qul a'udhu bi nas. Aisha radiyallahu anha berichtet, sie sagt, er hat seine Hände zusammengemacht und hat danach und hat hieraufhin den Nafth gemacht und dann die drei Suren gelesen. Und diese Überlieferung weist darauf hin, dass er a.s. erst den Nafth gemacht hat und danach die Suren des Koran gelesen hat. Und manche Gelehrte sind der Ansicht, dass die Sache umgekehrt ist. Und das ist eine sprachliche Angelegenheit. Und auch die Überlieferungen, gibt verschiedene Wortlaute davon. Nicht alle sind so eindeutig wie diese Überlieferung. Und deswegen sind manche Gelehrte der Ansicht gewesen, dass diese unterschiedlichen Wortlaute aufgrund der Überlieferer zustande gekommen sind, nicht aufgrund von Aisha radiallahu ta'ala anha. Wie dem auch sei, deswegen, die Sache ist nicht so streng zu sehen. Entweder man liest den Koran zuerst oder man macht den Nafth zuerst. Die Sache ist nicht Hauptsache, man macht die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und setzt sie um. Und dann heißt es, dann sagt sie, ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Danach hat er, sallallahu alaihi wasallam, seinen gesamten Körper damit versucht einzureiben. Er hat mit seiner vorderen Seite begonnen, mit seinem Kopf und mit seinem Gesicht und mit seinem vorderen Teil des Körpers. Und er hat das insgesamt dreimal gemacht. Das heißt also erst einmal Koran lesen und dann Neft und umgekehrt. Und dann den gesamten Körper einreiben, soweit er konnte. Und danach das gleiche nochmal, dann das gleiche noch einmal. Das sind verschiedene Formen des Neft. Tayyib. Machen wir an dieser Stelle mit diesem Vortrag Stopp. Wir gehen zu einer anderen Sache über. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Und jazakumullahu khairan. Denn aufgrund der Geräusche wird die Aufmerksamkeit ein bisschen eingeschränkt. Aber machen wir jetzt was anderes, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.